Wenn einer sich als Herr des Universums sieht, so wie Tom Wolfe in Fegefeuer der Eitelkeiten Mitte der 80er Jahre den Börsenmakler charakterisierte, wenn also einer sich als Master of the Universe selbstverliebt, gottgleich begreift, dann Jordan Belfort. Mein Name ist Jordan Belfort. In dem Jahr, als ich 26 wurde, habe ich 49 Millionen Dollar verdient. Schöne Scheiße, 3 mehr und das wären 1 Million pro Woche gewesen. Martin Scorsese erzählt vom Aufstieg und Fall des skrupellosen Verkäufers und Börsenmaklers. Ein irrsinniges, satirisches wie deftiges Spektakel über den Finanzkapitalismus mit diesen Ingredienzien. Koks, andere Drogen, deren Aufzählung hier den Rahmen sprengen würde, Kotze, Luxushuren, Sportwagen, Helikopter, Zusammenbrüche, noch mehr Sex. Hi. Hi Naomi. Sehr freut. Noch mehr teure Sportwagen, Ex-Supermodels als Ehefrauen und so weiter und so fort. Jordan Belfort häuft zusammen mit seinen Komplizen ein gewaltiges Vermögen an, damals in der Wirklichkeit wie jetzt im Film, indem er gutgläubigen Kunden billige Ramsch-Aktien verkauft, deren Preis er vorher künstlich in die Höhe getrieben hat. Die Grundregeln des Geschäfts, das wird schon, erklärt ihm ein alter Wall-Street-Hase. Niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt oder fällt oder sich seitwärts entwickelt. Sie kennen doch Fugazi. Nein, Fugazi, das ist eine Fälschung. Fugazi, Fugazi, Wahnsinn, Schwachsinn, alles. Leonardo DiCaprio und Matthew McConaughey beim Mittagessen im exklusiven Wall-Street-Restaurant. Da, ganz oben über New York, wo der Newcomer weitere Geheimnisse der Börsenmaklerei erfährt. Wickst du? Ob ich wichse? Ja? Ich mag es gern, aber deshalb tue ich es nicht. Ich tue es, weil es ohne die Scheiße nicht geht. Überleg mal, du hast dauernd mit Zahlen zu tun, den ganzen Tag. Da tickt man leicht mal aus. Schön die Schlange würgen, da bleibt das Blut in Wallung. Der Unterleib bleibt im Rhythmus. Die Geschichte des realen Jordan Belfort dient Martin Scorsese als Folie, um nach seinen Mafia-Filmen Casino und Goodfellas erneut von Gangstern zu erzählen, solchen in Designeranzügen allerdings ohne Knarre. Dabei ist The Wolf of Wall Street keine moralische Tragödie über den Broker, wie sie Oliver Stone 1988 in Wall Street inszenierte, wie es auch J.C. Chandler 23 Jahre später, nach der Finanzkrise, in Der große Crash Margin Call tat. Martin Scorsese macht formal anderes. Er inszeniert in seinem Psychogramm über das Personal des Finanzkapitalismus eine Geschichte über die Gier, in der sich die Protagonisten als Masters of the Universe so von der realen Welt abgelöst haben, dass es erst einen stinknormalen, sturen FBI-Mann braucht, um Belfort und seine Kollegen zurückzuholen vom entrückten Gipfel ihres Finanzolymps. Wird der rücksichtslosen Gier so quasi Einhalt geboten? Kriegen wir ein moralisch versöhnliches Happy End? Denkste. Wir sind besonders in Amerika, sagt Martin Scorsese, fasziniert von dieser Geschichte von Aufstieg und Fall, vor allem in all den Gangstergeschichten. In The Wolf of Wall Street, meint Scorsese, gibt es auch den Aufstieg und den Fall, aber auch den erneuten Aufstieg. Wenn es nicht Jordan Belfort sein sollte, dann gibt es da jede Menge andere Typen in Warteposition. Der Ton, den Martin Scorsese in seinem dreistündigen, kein bisschen langweiligen, mitunter eher überwältigenden Film angesichts solcher Inszenierungsenergie anschlägt, ist so packend, weil in The Wolf of Wall Street eine Mischung aus Aberwitz, Komik und Dramatik gelungen ist, die aber wütende Grimmigkeit durchzieht. Na klar, sagt Martin Scorsese im Interview, wird der Finanzmarkt wieder explodieren. Das sagen alle Experten. Und immer wieder wird dann das, was die Masters of the Universe da oben, fern von uns treiben, in den Auswirkungen bei uns ankommen. Dass Martin Scorsese in einem seiner besten Filme einen gesellschaftlichen Zustand von Gier und Exzess uns als absurdes Theater vorführt, grandios.